Wahrlich, mit Traumglotzkugeln blickt der Deutsche bis auf den heutigen Tag auf den Juden. Ob er nun in rührseliger Edelmütigkeit und ethischer Menschheitsschwärmerei denselben betrachtet, oder aber ihn mit Verbissenheit und den starren Voreingenommenheiten unerschütterlicher Rassen antisemitischer Gesinnung sich entrüstet von ihm wegwendend erblickt. Und hier müssen wir Heinrich Heines Ausspruch gedenken, der Deutsche glaube, die Juden zu kennen, weil er ihre Bärte gesehen habe. Und so müssen wir denn auf das sich unfixierende Traumglotzkugeln dem verdotzten Deutschen langsam und allmählich in verwendbare Sehorgane verwandeln, im Folgenden von jener verdächtigen, unwissenschaftlichen Subjektivität nicht zurückschrecken, auf dass der Deutsche endlich seine trostlose Objektivität fahren lasse und dass ihm heute und hier vorliegende Objekt den Juden endlich erkennen lerne. Und der Deutsche wird sich endgültig abgewöhnen müssen, in mimosenhafter Ängstlichkeit vor dem allzu Persönlichen eine Objektivität zu fordern, die mit dem Hinwegfallen der subjektiven Merkmale des Erlebnisses unweigerlich aufgehört hat, Erkenntnis zu sein. 12. Nur wer in allem, was die Juden zur Erreichung der Weltherrschaft bis auf den heutigen Tag versucht haben, all überall das Walten einer den soeben geschilderten Schawrussen ähnlichen Organisation und dem Arier unsichtbaren Freundschaft erblickt, ja nur derjenige, der die Allianz Israelit und die ihr so meisterlich untergeordnete und willfährige Freimaurerei als nichts anderes erblickt, denn eine großzügig erweiterte und über die mannigfaltigsten Lebensbereiche ausgedehnte Schawrusse alten Stils, hat eine wahre Einsicht in das allmächtige Werden und Wachsen der jüdischen Weltherrschaft und mithin in ihr innerstes Wesen. Und unsere Aufgabe wird es im Folgenden sein, soweit eigene Erlebnisse uns dazu befähigt haben, dies eine unverändert gebliebene Verfahren in allen Bereichen des Lebens nachzuweisen und zu entlarven. Wir wären auf diesem Gebiete ganz und gar auf eigene Einsichten und Beobachtungen angewiesen, wodurch dem nach Beweisen verlangenden, objektivitätsdürftigen Deutschen niemals Genüge geschähe, und müsste mithin geradezu daran verzweifeln, unsere unerschütterlichen Einsichten jemals auch zu den Seinen zu machen, wenn wir nicht in einem Buche, das lange noch nicht die ihm innewohnende ungeheure Bedeutung im ganzen deutschen Volke erlangt hat, die ihm gebührt, alles objektive Beweismaterial, dessen Deutsche immer nur bedürfen mag, in Händen hielten. Es ist dies das im Vorpostenverlag zu Charlottenburg erschienene Werk »Die Weisen von Zion«, welches die jüdische Geheimakte, wie sie im ersten zionistischen Kongresse zu Basel 1897 festgelegt worden waren, enthält. Über die Tragweite und Glaubwürdigkeit dieses Werkes wird noch späterhin ausführlicher gehandelt werden. Hier nur so viel, dass diese ganz im Sinne der Weltherrschaft des beweglichen Geistes gemachten Auslassungen und Pläne uns das Gerippe abgeben sollen, an und um welches unsere Darstellungen und Erwägungen sich angliedern werden. Ehe wir den Ausgang und Anfang aller jüdischen Weltherrschaft, die Vergewaltigung des arischen Wirtschaftslebens auch aufgrund der dort vorgebrachten Wünsche, Ziele und Pläne Zions näher betrachten, müssen wir einerseits die heutige Geldwirtschaft in ihrer Beziehung zum arischen Geiste aufs Genaueste erfasst haben, andererseits aber uns endlich klar geworden sein, was Zionismus denn eigentlich sei, um zu erfassen, wie Zions Weltreich eben mit Hilfe seiner Weltwirtschaft die Selbstständigkeit aller arischen Staatengebilde unweigerlich der Vernichtung anheimgibt. Dass es zwei deutlich unterscheidbare Zionistentypen gibt, kann nicht eindringlich genug betont werden. Man könnte sie am ehesten dadurch kenntlich machen, dass man sie in Realzionisten und Symbolzionisten scheidet. Begründer der zionistischen Idee waren unstreitig Realzionisten, das heißt solche, die wirklich und wahrhaftig von der Not und Bedrängnis ihrer unglückseligen Stammesgenossen ergriffen, diesen eine eigene Staatlichkeit, ein unabhängiges nationales Reich auf Palästinas Boden, der seit 2000 Jahren verloren gegangenen Heimat zu erringen strebten. Was an diesem Realzionismus besonders interessant ist, ist die unbestreitbare Tatsache, dass der völkische Gedanke selbst dort nicht der zeugende Faktor der Bewegung war, sondern lediglich Abreaktion auf ein verweigertes Volkstum von Seiten der jeweiligen Wirtsvölker bedeutete. Und um nun den Begründer dieser Bewegung und einen der namhaftesten Kämpfer an dessen Seite, Theodor Herzl und Max Nordau, zutiefst zu verstehen, muss betont werden, dass sie beide von Haus aus Assimilanten waren und erst durch Abweisung eigenen Erlebens und durch die unbestreitbaren, nicht hinwegzuleugnenden und nicht zu beseitigenden Tatsachen eines größer und größer emporwachsenden Antisemitismus zur Lösung ihre Zuflucht genommen haben, sich dem völkischen Gedanken unwillig zu fügen und sich derart nolens volens zur jüdischen Nation zu bekennen. Da nun diese beiden Männer, dem religiösen Leben ihrer Stammesgenossen völlig ferne stehend, nur das realpolitische Ziel eines menschenwürdigen Daseins, eines zukunftverheißenden Weges suchten, so zeigte sich alsbald der ingrimmige Widerstand jener Strenggläubigen, die, felsenfest an die Mission ihres Volkes glaubend, vor diesem die wahren, geheimen jüdischen Ziele durchkreuzenden Nationalismus zurückschauderten. Darum aber diese größtenteils vom Rabbinerstande angehörigen Feinde der neuen Bewegung von den Vogelstrauß spielenden Assimilanten der falschen Entsklavung zu schweigen, vor aller deutscher Welt, ihre geheimen Gläubigkeiten nicht aussprechen durften, so entstanden jene Widersprüche in der Darstellung, die jenen beiden redlichen, nur realpolitisch denkenden Männern so viel Ärger bereiteten und für ihr klares, logisches Denken nur allzu leicht entlarvbar waren.